Ja. Vielen Dank auch für die Einladung und für die einleitenden Worte. Genau. Um es vielleicht kurz zu konkretisieren, also den Vortrag, den ich vorstellen würde, basiert wesentlich auf dem Text, der eben in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Polemos erschienen ist. Die Polemos gibt es normalerweise beim Verlag für 8,50 Euro zu beziehen und kann heute für 5 Euro hier günstig erworben werden. Also es ist, ihr merkt, es ist eine Verkaufsveranstaltung. Genau. Auch die älteren Hefte, es gibt ein paar ältere Hefte, die sind mittlerweile etwas teurer vom Verlag angeboten, können hier zu den Preisen, die draufstehen, bezogen werden. Genau, jetzt hatte ich angekündigt, was zur Zwei-Staaten-Lösung eben zu sagen, außerdem zum Palästina-Aktivismus und auch noch das Heft vorzustellen und habe dann festgestellt, da habe ich mich vielleicht ein bisschen übernommen. Ich würde es jetzt mal so machen und anfangen eben mit dem Thema zur Zwei-Staaten-Lösung. Ich denke, das ist das, was das größte Interesse vermutlich bei den meisten Leuten ist, und würde dann vielleicht in der Diskussion versuchen, das Heft noch ein bisschen vorzustellen oder zum Palästina-Aktivismus noch das ein oder andere zu ergänzen oder zu sagen. Vielleicht auch noch zum Verlauf. Es ist sehr voll und sehr warm. Bevor irgendjemand umfällt, können wir vielleicht überlegen, zwischendurch auch mal, also von mir aus, eine kurze Pause oder so zu machen. Ja, also einfach vielleicht dann zwischendrin vorschlagen, ob man das machen könnte. Genau. Gut, also zur Zwei-Staaten-Lösung. Grundsätzlich würde ich sagen, dass hinter der Idee der Zwei-Staaten-Lösung eben die Vorstellung steht, dass im Nahen Osten zwei Völker um ein bestimmtes Territorium streiten, also das, was man allgemein so versteht, wenn man vom Nahostkonflikt spricht, und die Lösung bestünde dann in einer gerechten Aufteilung dieses Territoriums zwischen diesen beiden streitenden Völkern. Das ist meines Erachtens eine aus verschiedenen Gründen ganz falsche Vorstellung. Vielleicht um einen Punkt hervorzuheben, grundsätzlich gibt es da eben den Gedanken, Staaten wären Organisationsformen von vermeintlich naturgegebenen oder vom Himmel gefallenen Völkern. Aber Staaten sind eben keine solche Organisationen vermeintlich naturhafter Völker, sondern eben historisch wie gesellschaftlich entstandene Organisationen politischer Gewalt. Das sogenannte Selbstbestimmungsrecht der Völker, also die Vorstellung, dass sich eben Völker selbst in Staaten organisieren würden und ihr eigenes Recht hätten, wie sie das tun, ist Ideologie, beziehungsweise mit Marx gesprochen, ein Fetisch. Um Marx zu paraphrasieren, wie die Ware kein Atom Wert enthält, so enthält eben auch der Staatsbürger kein Atom Volkszugehörigkeit. Es ist eben keine Natureigenschaft, sondern wie gesagt, historisch gewordene gesellschaftliche und politische Verhältnisse. In Wirklichkeit verhält es sich nämlich vielmehr umgekehrt. Nicht Völker bilden Staaten, sondern Staaten sind es, die definieren, wer zum Volk gehört und wer nicht. Volk ist also ein, wenn man so will, künstlicher oder pseudometaphysischer Begriff, der sich eben auf scheinbar konkrete Mythen gründet, wie die Abstammung, Religion, Sprache oder auch erfundene Traditionen. Staaten sind Zwangs- und Gewaltapparate, und zwar alle Staaten sind Zwangs- und Gewaltapparate und eben keine Ausdrucksform natürlicher Gemeinschaft. Nun leben wir eben in einer Welt, die in Staaten organisiert ist, und da mag jeder Einzelne für sich vielleicht gute Gründe haben, dass es durchaus besser sein kann oder besser ist, ein Staatsbürger zu sein, als kein Staatsbürger zu sein. Es ist auch sicherlich so, dass es besser ist, in manchen Staaten zu leben, als in anderen Staaten. Kein Staat dieser Welt aber kann allgemein vernünftige Gründe dafür angeben, warum es gerade ihn als besonderen und bestimmten Staat geben sollte. Mit einer Ausnahme. Israel ist der einzige Staat, der eben unbezweifelbar geschichtlich begründete, vernünftige Gründe dafür angeben kann, warum es ihn als eben einzigen mehrheitlich jüdischen Staat geben sollte, neben eben zahlreichen mehrheitlich christlichen oder mehrheitlich muslimischen Staaten. Juden lebten bekanntlich über viele Jahrhunderte als religiöse Minderheit im christlichen Europa und im islamischen Nahen Osten. Und diese Jahrhunderte waren durchgängig Jahrhunderte der Verfolgung. Pogrome in Europa, sowohl unter christlicher als auch islamischer Herrschaft, etwa in Granada 1066 oder Worms, Speyer und Mainz 1096 während des ersten Kreuzzugs. Sowohl unter den Muslimen lebten Juden als Dhimmis, als auch unter den Christen als Kammerknechte, eben stets abhängig vom Wohlwollen fremder, also nicht jüdischer, eben christlicher oder muslimischer Herrscher. Auch in der Moderne gab es dann verschiedene natürlich universalistisch gedachte Lösungen durch die Aufklärung, die bürgerliche Revolution oder den Sozialismus. Und alle diese Lösungen oder vermeintlichen Lösungen haben die Judenemanzipation auf ihre eigene Weise verraten. Um das nur ganz kurz stichpunktartig zu machen, die Aufklärer selbst verfielen in antisemitische Ressentiments. Die Gleichberechtigung im bürgerlichen Staat wurde auch lange vor dem Nationalsozialismus immer wieder in Frage gestellt, etwa in der Dreyfus-Affäre in Frankreich oder in der Judenzählung im Kaiserreich während des Ersten Weltkriegs. Und dann, für mich ein recht wichtiges symbolisches Datum sozusagen, die liberalen Demokratien verweigern Juden die Aufnahme im Augenblick der größten Not, nämlich bei der Konferenz von Evian 1938, als also über die jüdischen Flüchtlinge aus Nazi-Deutschland und deren Zukunft entschieden werden sollte. Aber, und das hören Linke nicht so gerne, auch Kommunismus und Sozialismus boten letztlich keine Lösung für die Antisemitenfrage im Augenblick der höchsten Not. Die Weltrevolution blieb nicht nur aus, als sie am nötigsten gewesen wäre, sondern im realen Sozialismus standen Juden auch permanent unter dem Verdacht, Kosmopoliten oder Zionisten zu sein und standen unter permanenter Verfolgung und eben permanenter Verdächtigung. So ist eben der Zionismus die einzige Lösung oder die einzige bisherige Lösung für das Antisemitismusproblem. Der Zionismus entstand als jüdische Autoemanzipation, wie Leon Pinsker das einmal genannt hat, besonders nach den Pogromen in Russland und eben der Dreyfus-Affäre in Frankreich. Vor der Shoah war der Zionismus eine Minderheitenbewegung im politisch organisierten Judentum, da eben viele Juden auf Gleichberechtigung in der Demokratie oder im Sozialismus setzten. Diese Hoffnungen widerlegte letztlich die Shoah und damit auch eben die Hoffnung darauf, dass es eine garantierte Sicherheit durch bürgerliche Gleichheit oder eben auch den Sozialismus in einem nichtjüdischen Staat geben könnte. Und um auch das vielleicht noch zu ergänzen, wäre Israel 10 Jahre früher gegründet worden, hätten Millionen von Juden deutlich bessere Überlebenschancen gehabt. Wir leben also in einer Welt, in der Leben und Tod vom militärischen Schutz durch Staaten abhängen. Und in dieser Welt ist die jüdische Souveränität bisher eben die einzig praktische Antwort auf nahezu 1000 Jahre Verfolgung. Entscheidend ist meines Erachtens dabei nicht so sehr, ob Juden in Israel sicherer sind als woanders. Das ist ja ein Argument, das aktuell häufig immer wieder auch gegen den Zionismus vorgebracht wird, sondern dass es eben in Israel Juden sind, die selbst über ihre Sicherheit und ihre Verteidigung entscheiden und eben auch darüber, wer in Israel aufgenommen werden kann. Israel bietet ebenso allen Juden nicht nur in Israel, sondern auch weltweit Schutz durch die Möglichkeit, als Jude israelischer Staatsbürger zu werden und nach Israel auswandern zu können. Und das würde ich, um dieses Datum nochmal aufzugreifen, als eine direkte Antwort auf das Versagen der westlichen Staaten bei der Konferenz von Evian sehen. Nun ist es verrückt, während andere Staaten ebenso eben zwischen Staatsbürgern und Nichtstaatsbürgern unterscheiden, ihre Bevölkerung über Geburt oder Abstammung definieren, wurde nun ausgerechnet der Zionismus von der UN als Rassismus verurteilt, obwohl er doch auf die Erfahrung von antisemitischer und eben auch rassistischer Verfolgung und Vernichtung basiert. Nach der Shoah den Juden zu raten, auf Demokratie, Sozialismus oder Menschenrechte zu vertrauen, bedeutet entweder Geschichtsvergessenheit oder ist eben der Versuch, die jüdische Autoemanzipation zu sabotieren, die Verantwortung, also der Versuch der Juden, die Verantwortung für ihr Überleben selbst zu übernehmen. Israels Gründung im Jahr 1948 war auch kein Geschenk der Weltgemeinschaft oder, wie das gerade im postkolonialen Kontext manchmal behauptet wird, kein Geschenk Großbritanniens, sondern es ging hervor aus einem jahrzehntelang durchaus antikolonialen Befreiungskampf der Zionisten gegen die britische Mandatsmacht. Auf der anderen Seite stand die arabische Nationalbewegung, die mit den Nazis verbündet war und lange vor 1948 Pogrome organisierte, etwa in Hebron bereits 1929. Der Unabhängigkeitskrieg oder der israelisch-palästinensische Krieg von 1947 bis 1949 war auch schon als Vernichtungskrieg der arabischen Nachbarn gegen Israel angelegt und eben nicht nur ein Konflikt um Grenzen. Das Ziel war, den jüdischen Staat zu zerstören und zu vernichten. Die Juden ins Meer zu treiben, wie es hieß. Es lässt sich also sagen, dass auch der arabische Antisemitismus keine Folge, sondern eine Ursache des sogenannten Nahostkonflikts ist. Nun braucht auch jeder Staat eine militärische Verteidigung. Und Israel natürlich umso mehr angesichts fortgesetzter Vernichtungsdrohungen, etwa von Seiten des Iran, aber auch der Hisbollah oder eben der Hamas. Was ich als jüdische Souveränität bezeichnet habe, setzt also erstens eine mehrheitlich jüdische Bevölkerung voraus und zweitens aber auch eine militärische Überlegenheit Israels gegenüber seinen Feinden, also der Hamas, der Hisbollah, den sogenannten Houthis und dem Iran. Diese Bedrohung durch die Feinde Israels ist ständig und real. Auch schon vor dem 7. Oktober gab es einen ständigen Raketenbeschuss, Terroranschläge und viele Jahre immer wiederkehrende Kriege. Wichtig ist, dass jetzt auch im Blick auf die Zwei-Staaten-Lösung oder diese sogenannte Zwei-Staaten-Lösung, dass jede israelische Regierung alle ihre Entscheidungen angesichts der Bedrohungslage, seien es jetzt Entscheidungen, die die Wirtschaft betreffen, seien es diplomatische Entscheidungen oder eben Fragen von Krieg und Frieden, nach den Auswirkungen auf die Sicherheit Israels bemessen muss. Aus israelischer Perspektive wäre der Maßstab für die Zwei-Staaten-Lösung daher, ob sie der Sicherheit Israels dient oder nicht. Im günstigsten Fall wäre denkbar, dass Angriffe aus dem Jordanland oder Gaza reduziert werden könnten. Im wahrscheinlicheren, aber ungünstigeren Fall würde eben die Zwei-Staaten-Lösung die israelische Handlungsfähigkeit einschränken und damit Angriffe auf Israel erleichtern. In jedem Fall lässt sich aber sagen, dass diese sogenannte Zwei-Staaten-Lösung keine Lösung der Bedrohungslage insgesamt wäre, weil doch selbst bei einem Frieden mit den Palästinensern zumindest grundsätzlich die Bedrohung durch den Iran und die Hisbollah und das iranische Atomprogramm bestehen bliebe. Jetzt kann man natürlich nach dem 12-Tage-Krieg etwas schwer einschätzen, wie akut diese Bedrohung ist, aber zumindest grundsätzlich das islamische Regime im Iran gibt es noch und es hat nach wie vor eine Ideologie, die auf die Vernichtung Israels ausgelegt ist. Also in dem Sinn, wenn man von einer Lösung spricht, dann wäre eben das allein deswegen schon für Israel keine Lösung. Ja? Gut, soweit zu Israel. Ich würde aber den Schwerpunkt eher auf die palästinensische Seite legen, denn es gibt ja eben zwar schon einen jüdischen Staat, aber eben noch keinen palästinensischen Staat und der Schwerpunkt soll sein, woran liegt das eigentlich, welche Gründe gibt es und welche Schwierigkeiten gibt es. In Deutschland und Europa dominiert hier die völlig irrationale Behauptung, dass es jüdische Siedlungen im Westjordanland wären, die das größte Hindernis für palästinensische Staatlichkeit bedeuten würden. Jetzt kann man über diese Siedlungen unterschiedlicher Meinung sein, aber diese Vorstellung ist deswegen irrational, also dass diese Siedlungen ein Hindernis für palästinensische Staatlichkeit werden. Erstens, da im Rahmen von Verhandlungen diese Siedlungen zurückgebaut werden könnten. Also Israel hat ja etwa 2005 sämtliche Siedlungen des Gazastreifens geräumt. Zweitens, selbst wenn diese Siedlungen bestehen blieben, hieße das ja nur, dass Juden privates Land in einem möglicherweise dann palästinensischen Staat besitzen. Nun ist aber der Privatbesitz von Land kein Hindernis für Staatlichkeit, etwa so wenig, wie wenn Niederländer in Deutschland Privatbesitz haben. Dadurch hört ja Deutschland nicht auf, als Staat zu existieren. Und in Israel können natürlich Araber oder Muslime Land besitzen, ohne dass deswegen Israel aufhört zu existieren. Und drittens, selbst wenn ein palästinensischer Staat nicht möchte, dass Juden oder Ausländer in seinem Staat Privatland besitzen, könnte er sie als Staat immer noch enteignen. ist also, wie gesagt, völlig irrational, auf diese jüdischen Siedlungen als Hindernis zu verweisen. Und würde man jetzt etwas grundsätzlicher fragen, welche Voraussetzungen gibt es denn eigentlich für einen Staat, dann würde normalerweise niemand über den Privatbesitz von Ausländern nachdenken, sondern eben auf Jelinek gehen und sagen, okay, drei Elemente Lehrer Jeliniks, die Voraussetzungen für einen Staat sind, nämlich ein einheitliches Staatsgebiet, ein einheitliches Staatsvolk und eine einheitliche Staatsgewalt. Um es kurz durchzugehen, ein einheitliches Staatsgebiet wäre sicherlich prinzipiell lösbar durch Verhandlungen. Ein einheitliches Staatsvolk ist wahrscheinlich weitgehend geklärt und könnte ein palästinensischer Staat eben für sich bestimmen, wer zu seinem Volk gehört und wer nicht. Offenkundig ungelöst und offenkundig zentrales Problem ist die einheitliche Staatsgewalt. Es existiert schlicht kein palästinensisches Gewaltmonopol, sondern eine Reihe unterschiedlicher bewaffneter Banden, die alle nicht bereit sind, ihre Waffen abzugeben. Das zentrale Hindernis aus politischer Sicht ist also eigentlich sehr einfach zu bestimmen, nämlich es sind die bewaffneten palästinensischen Gruppen, insbesondere die Hamas und der islamische Dschihad. Ohne deren Entwaffnung ist keine palästinensische staatliche Souveränität möglich. Für die Zwei-Staaten-Lösung bedeutet das jetzt wiederum, wäre die Frage, mit wem sollte Israel dann eigentlich verhandeln? Mit der Hamas oder dem islamischen Dschihad ist es etwas schwierig wahrscheinlich zu verhandeln, weil beide letztlich als grundsätzliches Ziel ausgeben, Israel zu vernichten und es als Verrat bezeichnen, auch nur einen Quadratzentimeter Land an Israel zu überlassen. Es wird als muslimisches Land gesehen und wenn dort sozusagen Juden Land haben, dann ist es die Pflicht aller Muslime in ihrer Ideologie, das durch Gewalt zu verhindern. Es bliebe also nur die PLO und die ist bereits jetzt zu schwach, Angriffe aus der Hamas etwa aus dem Westjordanland zu verhindern. Worüber sollte also Israel dann mit der PLO über die Zwei-Staaten-Lösung verhandeln? Eigentlich wäre nun eine Konsequenz daraus zu ziehen, wenn man an der Zwei-Staaten-Lösung festhalten möchte, dass gerade der aktuelle Krieg Israels, der ja das Ziel hat, die Hamas-Militärkapazitäten im Gazastreifen zu zerstören, dass das die Voraussetzung überhaupt wäre für die Zwei-Staaten-Lösung. Tatsächlich ist es aber in Wirklichkeit ja so, dass die Befürworter im Westen der Zwei-Staaten-Lösung gerade von Israel fordern, den Krieg möglichst schnell zu beenden, dabei gleichzeitig auf Zivilisten Rücksicht zu nehmen und möglichst vorsichtig vorzugehen und mit den Akteuren und den Terrorakteuren zu verhandeln, was eigentlich Israels Selbstverteidigung praktisch unmöglich macht. Soweit zum politischen Aspekt. Jetzt genügt es allerdings für einen Staat nicht, dass man eben politisch beschließt, jetzt einen Staat zu gründen, sondern es gibt auch eine ganze Reihe zentraler ökonomischer Bedingungen, und über die wird interessanterweise praktisch nie geredet, wenn es um die Zwei-Staaten-Lösung geht. Staatlichkeit setzt nämlich, wie gesagt, ein Gewaltmonopol voraus, aber eben auch sowas wie eine Verwaltung, Gerichte, Polizei, Militär, Infrastruktur und so weiter. Und das kostet sehr, sehr, sehr viel Geld. Ganz allgemein gesagt, im Regelfall finanzieren sich die meisten Staaten durch Steuern aus einem gesellschaftlichen Mehrprodukt. Also das heißt, es muss sozusagen in einer Gesellschaft mehr produziert werden, als verkonsumiert wird, damit sowas wie eine Finanzierung durch Steuern des Staates überhaupt möglich ist. Die moderne Demokratie, also der Gedanke der Volkssouveränität und die Rechtsstaatlichkeit haben meines Erachtens ihre materielle Grundlage in dieser Steuerfinanzierung. Also no taxation without representation, ja, war die Parole der bürgerlichen Revolution. Jetzt ist nicht jeder steuerfinanzierte Staat natürlich deswegen gleich demokratisch, aber umgekehrt kann man, denke ich, schon sagen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit die Integration ihrer Bevölkerung nämlich vermittelt durch Steuern zur Voraussetzung haben. Also die Bürger denken den Staat eben als ihre Sache, als res publica sozusagen, dadurch, dass sie glauben, sie würden ihn mit Hilfe ihrer Steuer finanzieren. Wie sieht also die wirtschaftliche Lage Palästinas aus oder wie sah sie aus? Ich beziehe mich jetzt ausschließlich auf die Situation vor dem aktuellen Krieg. Im aktuellen Krieg ist das praktisch nicht zu sagen. Aber vor diesem aktuellen Krieg war die Lage vor allem im Gazastreifen bereits desolat. Gazastreifen ist vollständig abhängig von Auslandshilfen. Es gibt eine enorm hohe Arbeitslosigkeit. Also in Gaza war sie bereits vor dem Krieg, wie gesagt, weit über 50%. Und es gibt eine enorme Armut. Etwa 2/3 der Bevölkerung im Gazastreifen leben unter der Armutsgrenze. In den 1990er Jahren war die Situation allerdings deutlich besser. Es gab damals eben eine wirtschaftliche Kooperation mit Israel. Es gab zahlreiche Arbeitsplätze in Israel. Übrigens auch bis zum 7. Oktober gab es erneut auch Arbeitsgenehmigungen, die aber genutzt wurden, etwa um die Kibbutzim auszuspionieren. Aber wie gesagt, in den 90er Jahren, diese wirtschaftliche Kooperation mit Israel war auch ein Stück weit die Grundlage für den damaligen Oslo-Friedensprozess. Wenn ein palästinensischer Staat wirtschaftlich überhaupt überlebensfähig sein sollte, könnte das nur mit guten wirtschaftlichen Beziehungen zu Israel gehen. Israel ist auch, wie gesagt, bis zum 7. Oktober der mit Abstand wichtigste Handelspartner der palästinensischen Gebiete gewesen. Mehr als 2/3 der Im- und Exporte aus den gesamten palästinensischen Gebieten gehen nach Israel. Auch Israel selbst hat eigentlich wirtschaftlich ein großes Interesse am Ende der militärischen Auseinandersetzungen. Auch für Israel sind sie wahnsinnig teuer. Reservisten fehlen, die eingezogen werden, fehlen als Arbeitskräfte. Auch Palästinenser fehlen als relativ günstige Arbeitskräfte und so weiter. Man kann also sagen, für beide Seiten ist der Krieg ökonomisch kontraproduktiv, bindet Ressourcen, zerstört Produktionskapazitäten und schreckt Investitionen ab. Die ökonomische Wende zur tatsächlich katastrophalen Lage im Gazastreifen, eben auch schon vor dem 7. Oktober, kam letztlich durch die zweite Intifada. Durch eine Reihe von Selbstmordanschlägen, die zur Isolation eben dann steigender Arbeitslosigkeit und einer ruinierten Handelsbilanz führten. Gerade im Gazastreifen ist die Lage ja besonders schwierig und das hängt eben damit zusammen, dass 2006 die Hamas die Macht im Gazastreifen übernommen hat, die ökonomische Infrastruktur praktisch zerstört hat und dadurch die Lage in Gaza nochmal deutlich schlechter als im Westjordanland ist. Die Bevölkerung, die palästinensische Bevölkerung, hat selbst kaum genug zu überleben. Es gibt eben dieses Mehrprodukt, von dem ich sagte, dass ein Staat benötigt, um sich zu finanzieren, oder dass eigentlich jede Herrschaft benötigt, um sich zu finanzieren. In dem Sinne nicht, ja. Es gibt insofern also keine Möglichkeit, den Staat aus diesem Mehrprodukt zu finanzieren, was natürlich auf die Frage führt, wie eigentlich die Organisationen, die derzeit sowas wie Staatsfunktionen übernehmen und auch Krieg führen, was ja die Hamas tut, ist sowas wie eine Staatsfunktion, wie die sich eigentlich finanzieren und wie sie eben eigentlich in der Lage sind, diesen Krieg zu führen. Denn Krieg führen ist auch sehr, sehr teuer. Ich werde gleich eingehen auf die Hamas, die palästinensische Autonomiebehörde und dann noch das UNRWA. Das würde ich sagen, sind so die drei Organisationen, die im Wesentlichen sowas wie Staatsfunktionen in Anführungszeichen erfüllen. Auch hier wieder beziehe ich mich vor allen Dingen auf die Situation vor dem 7. Oktober. Vor dem 7. Oktober kontrollierte die Hamas im Gazastreifen militärische Einheiten, Polizei, Geheimdienste, betrieb einen ziemlich umfangreichen Propagandaapparat und kontrollierte de facto die Moscheen und was dort gepredigt wird. Hamas, um das deutlich zu sagen, ist eine religiös-totalitäre Organisation. Sie ist nicht nur in Anführungszeichen autoritär, sondern sie erwartet eben aktive Unterstützung seitens der Bevölkerung, die Bereitschaft auch sozusagen zum Märtyrertod und so weiter. Es gibt im Gazastreifen auch eben nicht, dass man sich sozusagen ins Private einfach so zurückziehen könnte. Der Gazastreifen unter der Hamas ist praktisch als eine Art Kriegswirtschaft organisiert gewesen, ausgerichtet auf die Vernichtung Israels. Allein die Qassam-Brigaden, praktisch die stehenden Heeresbrigaden der Hamas, kamen vor dem Krieg auf 30.000 Kämpfer. Ich habe das mal, das klingt jetzt in absoluten Zahlen nicht so viel, mal versucht auf die Bewohner umzurechnen. Das ist etwa ein Kämpfer auf 67 Bewohner des Gazastreifens. Zum Vergleich, in Deutschland kommt etwa ein Soldat auf 1.400. Und selbst in der russischen Kriegswirtschaft kommt etwa ein Soldat auf 96 Einwohner. Also Kawasan-Brigaden alleine genommen, einer auf 67. Also es ist quasi eine Kriegswirtschaft. Dazu, neben den Kasam-Brigaden, kommen noch Marine- und Raketeneinheiten, eine paramilitärische Polizeimiliz, ein eigener Geheimdienst, eine Zivilpolizei und eben auch eine offizielle Polizei der Hamas. Obwohl also ein wirklich extrem hoher Bevölkerungsanteil in den bewaffneten Kräften dient, wird immer so getan, als ob der Gazastreifen hauptsächlich aus Zivilisten besteht. Dazu kommt noch ein riesiger Propagandaapparat. Es gibt einen eigenen Kinder-TV der Hamas. Moscheen werden betrieben, in Universitäten werden islamistische und antisemitische Lehren verbreitet. Dazu, das tauchte ja gelegentlich in den Medien auf, hat die Hamas, wurde schon tatsächlich vor der Hamas-Herrschaft begonnen zu bauen, aber unter der Hamas-Herrschaft ausgebaut, einen gigantischen Tunnelkomplex im Gazastreifen. Wahrscheinlich das größte oder eines der größten Tunnelsysteme der Welt. Wie gesagt, seit den 90er Jahren wurde daran gebaut und es sind seit Jahrzehnten, ich habe selber gestaunt, als ich es gelesen habe, offenbar Zehntausende Arbeitskräfte im Tunnelbau eingesetzt. Es gibt eine konkrete Zahl von 2007, da waren es allein 15.000 Arbeitskräfte im Tunnelbau. Diese Tunnel sind nicht als Wohnraum für die Bevölkerung und sie sind derzeit im Krieg keineswegs als Bunker für die Bevölkerung gedacht. Also es darf dort niemand, der sozusagen nicht zur Hamas gehört, rein. Diese Tunnel dienen dem Schmuggel, der Lagerung von Waffen, dem Abschuss von Raketen, insbesondere dann aus Wohngebieten oder aus Stellen, die sozusagen bis direkt vor Kindergärten oder große Wohnhäuser reichen. Und eben am 7. Oktober wurde das genutzt, Angriffstunnel, die direkt bis an die israelische Grenze führen. In den Tunneln wurden auch nachweislich zahlreiche der israelischen Geiseln festgehalten. Zentrale Räume und Eingänge dieser Tunnel sind oft unter ziviler Infrastruktur, Krankenhäuser, Schulen. Auch vor dem 7. Oktober gab es da schon diverse Skandale, etwa dass da Schulen der UNRWA genutzt wurden als Abschussstellen, wo man aus diesen Tunneln sozusagen herauskam. Um es zusammenzufassen, diese Tunnel dienen wirklich ausschließlich militärischen Zwecken. Das Tunnelsystem hat etwa, das habe ich jetzt so ein bisschen aus Wikipedia zusammengesammelt, etwa 500 Kilometer Länge. Der gesamte Gazastreifen ist unter Tunnel. Teilweise sind die Tunnel bis zu 70 Meter tief unter der Erde. Teilweise gibt es bis zu 3 Stockwerke übereinander, also sind nicht irgendwelche kleinen gegrabenen Tunnel. Die jüngeren Tunnel sind 1,80 Meter hoch und 1 Meter breit, also so, dass man bequem 2 Leute da nebeneinander durchgehen. An manchen Stellen sind sie mit Motorrädern befahrbar, um schnell angreifen zu können. Dazwischen gibt es immer wieder größere Räume. Diese Tunnel sind vollständig mit Zement und Beton ausgestattet, sind mit Strom ausgestattet und belüftet. Also es ist, wie gesagt, alles andere als irgendwie improvisiert gegraben, sondern ein wahnsinnig aufwendiges und teures Kriegsinstrument. Und dieses Tunnelsystem ist einer der Gründe, warum der gegenwärtige Krieg in Gaza so wahnsinnig schwer zu führen ist und zum Teil eben auch so viel Zerstörung hervorruft. Ja? Weil es häufig so ist, dass wenn eben diese Tunnel angegriffen werden, die Oberfläche auch einstürzt und Häuser, die darüber sich befinden, einstürzen und so weiter. Wie finanziert also die Hamas diese gigantische Kriegswirtschaft? Auch die Hamas erhebt natürlich Steuern. Es gibt Schmuggelzölle auf Waren, die eben dann über Ägypten geschmuggelt werden. Die Hamas streicht auch den Zakat ein, also die muslimische Religion, sozusagen der Zehnte, ja, im Islam, und sie finanziert sich auch aus Drogenhandel. Wesentlich ist aber die Finanzierung durch das, was man als eine Rentenökonomie bezeichnen könnte, nämlich direkte Geldzahlungen an die Hamas durch den Iran auf der einen Seite. Man schätzt so im Bereich von etwa 360 Millionen Euro jährlich plus direkt Waffen und Raketen. Und Katar, das vermutlich nochmal ähnlich investieren dürfte und auch gleichzeitig die Führungsklicke der politische Führung im der Hamas lebt ja in Katar und da durchaus im Luxus. Die bewaffnete Kontrolle, die die Hamas de facto im Gazastreifen ausüben kann, erlaubt ihr eben auch das Abgreifen von Hilfslieferungen durch verschiedene Hilfsorganisationen, eben auch vor allen Dingen des UNRWA. Relativ gut dokumentiert ist zum Beispiel, dass der Zement, der eigentlich zum Häuserbau eingesetzt werden sollte, häufig von Hamas-Mitgliedern ersetzt wurde durch billigen Zement. Auch das möglicherweise oder wahrscheinlich einer der Gründe, warum relativ viele Häuser leicht einstürzen, wenn es in der Nähe Raketenangriffe gibt. Daraus folgt aus dieser Finanzierung als der Hamas folgt als Konsequenz, dass die Hamas, und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, ökonomisch nicht von ihrer Bevölkerung abhängig ist. Sondern man könnte vielleicht sogar eher umgekehrt sagen, dass eben die Hamas durch ihre bewaffnete Kontrolle Einfluss auf die Verteilung von Hilfsgütern nehmen kann, die Bevölkerung also von der Hamas abhängig ist. Diese Bevölkerung wird, und dafür gibt es ja nun reihenweise Beispiele, de facto als Kanonenfutter behandelt, nicht als ökonomische Grundlage der eigenen Herrschaft. Also man kann hier nicht mal von einer Ausbeutung, von einem Ausbeutungsverhältnis sprechen. Das ist meines Erachtens die materielle, sozusagen ökonomische Grundlage für die vermutlich tatsächlich sehr, sehr hohe Zahl an Opfern im gegenwärtigen Krieg. Die Interessen der Hamas sind dabei rein politisch-ideologisch. Es geht ihr um die Vernichtung Israels, es geht ihr um einen Märtyrerkult. Und eben, wie gesagt, ökonomisch ist die Hamas nicht von ihrer Bevölkerung, sondern letztlich von ihren internationalen Geldgebern abhängig, nämlich Iran und Katar. Iran hat dabei das Ziel, Israel zu vernichten. Bei Katar ist es etwas schwer zu sagen, vermutlich generell die Unterstützung der Muslimbruderschaft, deren palästinensischer Zweig die Hamas ist, also die Unterstützung des palästinensischen Islamismus. Gut, soweit zur Hamas. Gut, also, wenn von der Zwei-Staaten-Lösung die Rede ist, dann wird im Westen meistens eben nicht die Hamas, sondern die PLO bzw. die palästinensische Autonomiebehörde als Akteur einer möglichen Staatsgründung adressiert. Schauen wir uns also etwas genauer an. Was ist das und wie finanziert die sich? Die palästinensische Autonomiebehörde ist praktisch de facto die Regierung im Westjordanland. Sie ist extrem korrupt und klientelistisch, also quasi, es ist bekannt, ja, quasi legendär, die Korruption der palästinensischen Autonomiebehörde. Die Familie Abbas, also Abbas ist quasi der Ministerpräsident oder potenzielle Chef sozusagen der palästinensischen Autonomiebehörde. Die Familie Abbas und ihre Klientel sind steinreich. Unter anderem durch die Verteilung von Monopolen, etwa für Zigarettenverkauf oder für Werbung im Staatsfernsehen an die Söhne von Abbas. Also finanziert wird oder die palästinensische Autonomiebehörde finanziert sich auch teilweise eben auch aus Steuern, wesentlich aber auch hier aus internationalen Geldzahlungen. Es handelt sich also ebenfalls um eine Art Rentensystem. Der größte Geldgeber der palästinensischen Autonomiebehörde ist allerdings die EU mit etwa 400 Millionen Euro jährlich. Diese Gelder fließen oder flossen auch bis vor kurzem auch zur Unterstützung des antisemitischen Terrors. So gab es eben, wie gesagt, bis vor kurzem Rentenzahlungen an Familien von Attentätern, etwa auch im Gazastreifen. Also wer ein Attentat begangen hat, die Familie hat dann Geld von der PA bekommen, dass sie wiederum aus von der EU bekommen. Außerdem gab es immer wieder Skandale um antisemitische Schulbücher und vielleicht noch interessant, etwa 30% der Gelder der palästinensischen Autonomiebehörde fließen auch direkt in den Gazastreifen, zum Beispiel für den Strom, also finanziert dort nicht die Hamas, sondern wird von der EU finanziert, dann über die palästinensische Autonomiebehörde. Diese Rentenfinanzierung bedeutet aber, dass die palästinensische Autonomiebehörde ebenfalls nicht von der palästinensischen Bevölkerung abhängig ist, sondern von internationalen Geldgebern hier, also den EU und auch der EU und auch den USA. In der Bevölkerung hat sowohl die PLO als auch die palästinensische Autonomiebehörde als auch die Fatah, das sind zwar alles für sich unterschiedliche Organisationen, die aber alle quasi unter Mahmoud Abbas stehen, in der Bevölkerung haben diese Organisationen praktisch keinen Rückhalt mehr. Das ist auch der Grund, warum seit 2006 die Wahlen eigentlich immer wieder aufgeschoben werden. Das ist völlig klar, sie hätten keine Chance zu gewinnen. Diese sogenannte palästinensische Autonomiebehörde, die also die Grundlage für einen palästinensischen Staat werden soll, nach dem Willen der EU, ist de facto eine Organisation zur Bereicherung der Familie Abbas. Es handelt sich hier um autoritäre Herrschaft. Die keineswegs israelfreundliche Organisation Amnesty International spricht etwa davon, dass hier Folter an der Tagesordnung ist. Warum bezahlen also EU und USA diese Organisation? Naja, die palästinensische Autonomiebehörde gilt eben als das kleinere Übel zu Hamas. Es ist eben eine autoritäre, aber, also so würde ich das fassen, eine autoritäre, aber keine totalitäre Herrschaft. Das zentrale Interesse der palästinensischen Autonomiebehörde ist also, dass der Konflikt mit Israel nie ganz enden darf, da er eben die Finanzierungsgrundlage darstellt. Also an Entwicklungsländer ohne Konflikte und Kriege würde die EU niemals so viel Geld zahlen. Auch die Hamas darf nach dem Willen der palästinensischen Autonomiebehörde, obwohl sie sozusagen immer auch ihr Konkurrent ist, nie ganz verschwinden, weil sonst die Autonomiebehörde eben nicht mehr das kleinere Übel wäre. Und da die Autonomiebehörde keinen Rückhalt in der Bevölkerung haben dürfte, wird es mit der Autonomiebehörde eben auch keine demokratischen und keine rechtsstaatlichen Strukturen geben. Das Problem ist nun, selbst wenn man die Familie Abbas, es geht eben nicht um eine Personalisierung hier, ja, wenn man die Familie Abbas in den Ruhestand schicken würde, würde sich diese grundsätzliche finanzielle Struktur, dieses Rentensystem nicht verändern. Das heißt, es würde dann höchstwahrscheinlich einfach eine andere Herrscherfamilie das Klientel- und Korruptionssystem übernehmen, da dieses Rentensystem keinerlei Anreize für irgendetwas anderes bietet, als sich hauptsächlich selbst zu bereichern. Soweit in Kürze zur palästinensischen Autonomiebehörde. Ich will noch zu einem dritten Akteur, auf einen dritten Akteur eingehen, der quasi staatliche Funktionen übernimmt, das UNRWA. Das UNRWA wird von den UN geführt und hauptsächlich von westlichen Staaten finanziert. Die Aufgaben des UNRWA sind in erster Linie Schulen, Gesundheitsversorgung, also Krankenhäuser und so weiter und ganz sozusagen alltägliche Lebensmittelhilfe. Auch das sind de facto Staatsfunktionen. Man könnte sozusagen davon sprechen, dass das UNRWA praktisch sowas wie den Sozialstaat der Palästinenser übernimmt, sodass eben die palästinensische Autonomiebehörde und auch die Hamas selbst keinerlei sozialstaatliche Verantwortung übernehmen müssten. Sonst müsste ja die Hamas etwa entscheiden, ob sie das Geld eben entweder in die Tunnel oder in Krankenhäuser steckt. Dieses Dilemma nimmt man eher ab. Das UNRWA wird international finanziert und der größte Geldgeber oder die größten Geldgeber sind hier die USA, Deutschland und die EU. Es ist relativ interessant, dass hier eben tatsächlich im Vergleich zu den westlichen Staaten es nur relativ geringe Unterstützung von den muslimischen Staaten gibt, die ja sonst immer betonen, wie wichtig ihnen die Brüder und Schwestern in Palästina sind. Finanziell wird etwa Katar steckt ein Vielfaches seines Geldes in die Unterstützung der Hamas und in die Bewaffnung der Hamas, was sie sozusagen in die sozialen Funktionen sozusagen finanziert. Das UNRWA ist eine Flüchtlingsorganisation der UN und ausschließlich eben für palästinensische Flüchtlinge gedacht. Alle anderen Flüchtlinge weltweit werden vom UNHCR gefasst. Also es ist die einzige Organisation, die speziell für eine Flüchtlingsgruppe gilt, wobei man sagen muss, wenn hier von Flüchtlingen die Rede ist, dann sind gemeint die Nachfahren der Flüchtlinge von 1948. Dieser Flüchtlingsstatus wird nämlich vererbt und damit praktisch künstlich aufrechterhalten. Aktuell gibt es ca. 5,5 Millionen registrierte Flüchtlinge, für die das UNRWA zuständig ist, und das sind die Nachfahren von etwa 750.000 Flüchtlingen von 1948. Dadurch perpetuiert das UNRWA schon sozusagen als Organisation die Ideologie des sogenannten Rückkehrrechts. Also die Ideologie, dass eben diese damaligen Flüchtlinge und teilweise Vertriebenen durch Israel aufgenommen werden sollen, was bedeuten würde, dass Israel aufhören würde, als jüdischer Staat zu existieren. Israel kann das nicht akzeptieren, weshalb sozusagen immer dann, wenn in Friedensprozessen sozusagen die palästinensischen Organisationen auf das Rückkehrrecht zu sprechen kommen, diese Verhandlungen auch enden. Das UNRWA hat fast ausschließlich lokale Mitarbeiter. Für den Gazastreifen bedeutet das de facto, dass das Leute sind, deren persönliches Überleben im Zweifelsfall von der Hamas abhängt. Denn niemand kann im Gazastreifen die Hamas daran hindern, Mitarbeiter der UNRWA oder deren Familie zu töten, zu entführen oder zu foltern oder einfach dafür zu sorgen, dass Hilfslieferungen nicht mehr an sie ausgeteilt werden oder Renten nicht mehr, Märtyrerrenten nicht mehr an sie gezahlt werden und so weiter. Das heißt, die Hamas kann de facto auch gewaltsam Einfluss nehmen auf die Hilfsgüterverteilung, für die das UNRWA zuständig ist. Es ist daher auch kein großes Wunder, dass, wie sich dann herausgestellt hat, das ging ja auch durch die Presse, dass UNRWA-Mitarbeiter auch am 7. Oktober direkt beteiligt waren. Auch lässt sich sagen, dass das UNRWA mindestens indirekt die Hamas eben dadurch unterstützt, dass es die Grundversorgung übernimmt, sodass die Hamas Ressourcen in den Krieg lenken kann. Und es gibt eben auch eine ganze Reihe von Beispielen, die werden dann natürlich immer groß bestritten, dass das UNRWA irgendwas davon gewusst hätte, etwa, was war das, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau, aber es war unter einem UNRWA-Krankenhaus praktisch eine relativ große Zentrale der Hamas, eine Computerzentrale, die wohl wahnsinnig viel Strom gebraucht hat, und man hat den Strom eben aus diesem UNRWA-Krankenhaus bezogen, also alleine bei der Stromrechnung hätte das eigentlich auffallen müssen. Das UNRWA hat dann später gesagt, sie haben das nicht gewusst, dass da unten drunter sozusagen Serverräume stehen. In der westlichen Wahrnehmung allerdings ist das UNRWA ein neutraler Hilfsakteur. Ich denke aber, es ist in der Wirklichkeit durchaus ein Teil dieses ganzen Konfliktsystems und auch ein Teil des Problems. Was bedeutet nun das, was ich versucht habe, als eben Rentenökonomie zu charakterisieren? Welche Konsequenzen hat das nun? Die palästinensische Bevölkerung und palästinensische Organisationen sind praktisch vollständig von externen Geldgebern abhängig. Das ist eben auf der einen Seite von westlichen Staaten, auf der anderen Seite vor allen Dingen Iran und Katar. Die Gelder aus dem Iran und aus Katar sind sozusagen zweckgebunden für den Krieg und die Gewalt sowohl nach innen als auch eben nach außen gegen Israel. Die Gelder aus dem Westen dienen im Grunde der Reproduktion der Bevölkerung. Diese zivile Versorgung kann aber leicht eben durch die Hamas unterlaufen werden oder eben von der palästinensischen Autonomiebehörde zur Selbstbereicherung genutzt werden. Wichtig ist, dass wer eben über die Waffen verfügt, wie die Hamas im Gazastreifen, eben auch Einfluss auf die zivile Versorgung nehmen kann. Ich hatte die Krankenhäuser angesprochen. Ein Problem, was aktuell sich ja auch zeigt, ist eben, dass die Essensverteilung durch Hilfsorganisationen, auch da ist eben der Versuch einerseits Israels, diese Verteilung unabhängig von der Hamas zu organisieren, die andererseits von der Hamas ziemlich systematisch und brutal sabotiert werden, etwa indem durch Schüsse in Menschenmengen Massenpaniken ausgelöst werden und so weiter. Es handelt sich dabei um ein Dilemma, das eben auch die EU und die USA mit verursacht haben, weil sie eben diese Verwendung der Hilfsgelder nicht in dem Maße, jahrelang immer wieder thematisiert haben, kontrolliert haben. Grundsätzlich ist sicherlich eben ein Problem dieser rein externen Finanzierung, dass für die iranisch-katarische Seite und deren Geldgaben die Bevölkerung lediglich eben bestenfalls noch als Soldaten oder als Kämpfer, ansonsten als Kanonenfutter und eben Märtyrer dienen, das zivile Leben und zivile Bevölkerung de facto ökonomisch und eben politisch auch, muss man sagen, überflüssig ist. Leben und Überleben in den palästinensischen Gebieten wird auf absehbare Zeit von diesen externen Hilfszahlungen abhängig sein. Die etablierten Organisationen, ich hoffe, das ist einigermaßen deutlich geworden, haben kein Interesse, also kein materielles Interesse daran, etwas zu ändern. Es gibt weder im Gazastreifen noch im Westjordanland die politischen Freiheiten, Organisationen jenseits der bestehenden Strukturen zu etablieren. Sowohl unter der palästinensischen Autonomiebehörde als auch unter der Hamas wird jegliche Opposition unterdrückt. Theoretisch gäbe es das nur im Exil im Westen, und da würde ich jetzt sagen, kommt der Palästina-Aktivismus durchaus auch mit einer praktischen Rolle ins Spiel, nämlich Anti-Hamas-Opposition. Und es gibt einzelne Autoren, die sich da durchaus immer wieder äußern, aber die haben alle Angst. Das nämlich auch, also auch das ist, denke ich, eine Rolle dieses sogenannten Pro-Palästina-Aktivismus, diese Leute einzuschüchtern. Jedenfalls wäre ein palästinensischer Staat unter den jetzigen ökonomischen Rahmenbedingungen kein souveräner Staat, solange eben Katar und Iran bewaffnete Banden finanzieren können. Und selbst wenn jetzt die Hamas geschwächt oder zerstört würde, wäre die Frage, ob es möglicherweise eine andere Organisation gäbe, die sie bewaffnen und finanzieren könnten. Und damit eben ein Gewaltmonopol unterlaufen können, wird es eben keinen souveränen palästinensischen Staat geben, sondern dieser Staat oder dieser vermeintliche souveräne Staat wäre dann eben nur der verlängerte Arm Teherans bzw. Dohas. Genau. Voraussetzungen, und damit komme ich jetzt langsam zum Ende, eines palästinensischen Staaten, der nicht der verlängerte Arm Katars oder Irans wäre, wäre daher erstens die Entwaffnung der Hamas und das dann auch die Grundlage für das Ende des permanenten Krieges auch gegen Israel. Und zweitens wäre der Frieden mit Israel selbst die Grundlage einer wirtschaftlichen Entwicklung, oder könnte der Frieden mit Israel selbst, nur ein Frieden mit Israel die Grundlage einer wirtschaftlichen Entwicklung werden, so rum, die sich von diesen externen Hilfszahlungen entfernt. Also dass tatsächlich dann irgendwann sowas wie eine Gesellschaft dort vielleicht entstehen könnte, die nicht eben auf einer Rentenökonomie basiert. Die Zwei-Staaten-Lösung wäre also, oder diese sogenannte Zwei-Staaten-Lösung wäre also nicht die Lösung des Nahostkonflikts, sondern umgekehrt könnte sie nur eine Folge einer solchen Lösung des Nahostkonflikts sein. Das aber, und damit möchte ich dann enden, würde ein Ende des arabisch-islamischen Antisemitismus voraussetzen. Damit wäre ich erstmal am Ende.